immer für dich da. Und seit gestern Abend, da weiß ich, ich steh dir auch sehr nah. Heut könnt ich die Welt umarmen, bin im Zauberland. Seh mein Glück in tausend Farben, fang zu leben an. Alles oder nichts, und das jetzt oder nie. Stark sein fällt mir so schwer, denn ich bin auch gern mal schwach. Und wer weiß, wie viel Zeit uns für Zärtlichkeit bleibt. Happy.